So, wir haben es hier jetzt fast 3 Uhr morgens am Sonntag und machen jetzt nochmal vor Feierabend nochmal unsere Nachtfolge hier, unsere Night Lounge-Folge. Wollen wir mal gucken, was wir heute Schönes durchsprechen können. Was gibt es denn bei dir so Neues? Was hast du heute gemacht oder die Woche? Was habe ich heute Neues gemacht? Was habe ich die Woche gemacht? Also, es passiert ja immer so viel. Also, ich brauche auch mal so ein bisschen das Wochenende, um da nochmal zu sortieren. Also, eine Sache, die mir heute mal aufgefallen ist, ich habe mal geguckt, was ich in der letzten Zeit so bei Amazon bestellt habe. Und da ist ja unglaublich viel Kram dabei. Ich habe das mal durchgeguckt, hier so die letzten 6 Monate. Also, Sachen, da wusste ich teilweise gar nicht mehr, dass ich die gekauft habe. Aber ich bin das mal durchgegangen. Teilweise wirklich sinnvolle Sachen, die jetzt irgendwo täglich im Gebrauch sind. Wo ich gar nicht mehr wusste, Mensch, die hast du ja mal gekauft, so, ne? Ja, ich habe da auch so den Eindruck, dass es immer mehr wird, ne? Es wird immer natürlicher mit diesem One-Click auch, einfach was Ja. ordern und so weiter. Ich müsste das auch bei mir mal aufrufen. Ich habe es nämlich gar nicht im Kopf. Ja, das ist wirklich schwierig. Aber ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch schon bestimmt seit einigen Jahren in keinem Geschäft mehr. Also außer jetzt Supermarkt, und Baumarkt. Insofern, klar, irgendwo muss das Zeug ja herkommen. Was ja eigentlich schade ist, weil man möchte ja schon auch gerne den regionalen Handel ein bisschen stärken, den lokalen Handel, was aber schwierig ist, wenn eben dann tatsächlich nichts mehr angeboten wird, ne? Aber so Großmärkte wie Ja. jetzt, also Mediamarkt und Saturn ist nichts für mich, aber Nein. Konrad, da gehe ich gern hin und da stöber ich auch gerne. Ja. Das macht echt noch Spaß und lohnt Ja. auch und die Preise sind auch in Ordnung. Aber die lokale Parkplatzsuche, sag ich dir ganz ehrlich, das brauche ich gar nicht. Ja, kommt auf die Stadt an, ne? Gut, in Hannover ist es nicht so toll, finde ich auch. Braunschweig ist okay, da findet man einen ganz guten Parkplatz, ist ja jetzt auch nicht so weit Ja. weg. Aber auch die ganze Zeit und ah nee, das ist schon in Ordnung. Also was ich hier Sachen, also ich kann ja einfach mal anfangen, ne? So, hier ganz oben, Zustellung morgen. Ja, Boxhandschuhe, dunkelblau. Ganz reguläre, riesige Boxhandschuhe. Was heißt riesige? Also der Trainer hat gesagt, hier unter 80 Kilo 14 Unzen und über 80 Kilo 16 Unzen. Jetzt habe ich 14 Unzen genommen, wie er gesagt hat. Und Was hast du gezahlt? 26,98. Ich habe auch mal welche bestellt, aber keine bo richtigen Boxhandschuhe, sondern zum Kickboxen eher so dünnere Schutzhandschuhe. Ich weiß noch nicht mal genau, wo die hießen. Das muss ich auch nochmal aufrufen. Ich glaube, da war Amazon auch noch nicht so angesagt. Habe ich wahrscheinlich Okay. bei eBay gekauft, nehme ich mal an. Ja, das kann sein. Schon ein bisschen länger bei uns hier etabliert. Das nächste bei mir, was kommt, soll auch morgen zugestellt werden, ist Herrentiefschutz. Ein was? Herrentiefschutz. Was ist es? Das schützt bei den Herren in der Tiefe die Bereiche, die man besser schützen sollte. Ja, das ist ja ganz nützlich wahrscheinlich. Das brauchst du für den Alltag, nehme ich mal an. Der Trainer hat das empfohlen, das war das, also der hat gesagt, das ist sinnvoll, da habe ich gedacht, ja, wenn der das sagt. Tja, also ich habe mir, was habe ich mir so gegönnt? Also es muss immer auch mal wieder ein bisschen Technik dabei sein. Ich glaube, das letzte war ein Merino-Buff, also so eine Art Schlauchschal. Ist ganz gut, wenn man viel draußen unterwegs läuft. Merino-Wolle ist halt gut, weil es eben wirklich warm hält und weil es auch sehr Entschuldige, atmungsaktiv ist. schon mal, ich muss da mal kurz. Was ist Merino? Merino-Schaf, das ist eben Wolle, Ach, die. ist ein Schaf. Ja, genau, Merino-Schaf. Was das für ein Vieh ist. Ja, und das sind relativ feine Fasern, dieses Fell, und das ist eben einfach sehr atmungsaktiv. Habe ich mir sagen lassen, ich habe es noch nicht bemerkt. Es ist auch nicht so eins der ganz dicken Tücher, sondern eher auch so ein bis 0-Grad-Teil. Gut, muss man mal sehen, ob ich das benutze. Was auf jeden Fall sich echt gelohnt hat, waren die Philips Extreme Vision plus 130% H1 Scheinwerfer im 2er-Set zu 19,17 €. Die sind Das wirklich sind gut, die bringen echt Licht. Birnen fürs Auto vorne oder was, ne? Genau, also ich wollte eigentlich Abblendlicht haben und ich dachte, ich hätte da, weil es kein so ein allzu starkes Licht war, dachte ich, gut, das werden jetzt die H1-Birnen sein, die auch drinstehen, ne, fürs Auto Ja. angedacht sind. Aber dann hatte ich Xenon-Birnen im Abblendlicht und habe dann die H1 aufs Fernlicht gesetzt, was ich jetzt ein super klasse Fernlicht habe, was echt Power hat. Aber jetzt muss ich sehen, was ich mit Xenon mache. Also ob ich, weil die sind halt auch schon 8 Jahre alt, die Birnen, denke ich mal, dass die von Ja. Anfang an drin waren. die sind irgendwann mal schlapp, ne? Die haben einen hohen Leistungsverlust. Was ist das so? Werden die irgendwann schlapp? Ich habe ja keine Ahnung. Ja, die gehen wohl nicht ganz so schnell kaputt, wenn man vorsichtig damit ist, aber die verlieren Leistung. Ich hatte erst überlegt, auf LED zu gehen, nur da die ganze Geschichte, die muss gekühlt werden und so, und es ist mir dann auch wieder zu fisselig, weil ich habe nicht allzu viel Platz im Auto vorne drin. Will ich nicht drauf ankommen lassen. Ich werde mir wahrscheinlich wieder einfach Xenon-Brenner holen auch. Gibt es auch im 2er-Set, sind eigentlich ein bisschen teurer. Ich glaube, für gute Xenon-Brenner muss man schon 100er hinlegen im Doppelpack. Boah. Aber dann hast du auch okay, das hält dann auch mal wieder ein paar Jahre und hat auch neben super Licht. Ja. Ne? Also ich hatte jetzt überlegt, ob ich mir Zusatzscheinwerfer dran baue. Und zwar so, also die zusammen dann mit dem Fernlicht eingeschaltet werden. Ich war jetzt da ein bisschen da oben in Norwegen, Schweden und da, also da haben alle solche Zusatzscheinwerfer. Und das ist auch echt sinnvoll, wenn es da dunkel ist, also so nachts zum Beispiel, und man fährt da, so wegen Rentieren und Elchen, so, dass man die wirklich rechtzeitig sehen kann. Finde ich total cool, gibt es auch echt günstig, auch mit LED, nur das Problem ist, eigentlich braucht man vorne so einen Frontschutzbügel, dass man die da irgendwie anständig anbringen kann. Machst du nicht aufs Dach eigentlich? Ja, kann man auch machen. Ich aber kenne das wenn von diesen Jeeps. Die haben ja so eine riesige Lichtorgel manchmal oben drauf, ne? Diese ja. Förster- und Waldarbeiter-Jeeps. Ja, aber dann muss ich einen Dachgepäckträger oben drauf machen. Gut, das ist schnell gemacht, aber ich weiß, ich finde, das sieht immer irgendwie so ein bisschen doof aus. Auch im Alltag dann so irgendwie würde ich dann damit eigentlich nicht rumfahren. Und also wenn, dann will ich die Dinger dran machen und vergessen und jetzt nicht immer irgendwie dran bauen und dann. Das Kabel, dann, ja, es muss ein Loch durchbohren oben. Habe ich jetzt auch keine Lust drauf, durchs Autodach ein Loch bohren. Weiß nicht, das ist irgendwie, in so einem Frontschutzbügel könnte man das irgendwie alles innen drin verlegen. Wäre irgendwie cooler, so. Das willst du jetzt im Winter nutzen? Ja, im Sommer, wenn es hell ist, braucht man die ja nicht so, ja. Aber genau, also das Billigste wäre wahrscheinlich einfach oben so ein Ding drauf machen, ja. Ja, und Frontschutzbügel, ich habe geguckt, für mein Auto gibt es hier gar nicht so viel und ja, könnte ich mir dann selber schweißen. Wobei. Musst du aber eintragen wieder, lassen dann auch. Genau, die muss man wieder eintragen lassen. Die man nicht eintragen lassen muss, die haben ja so ein Bericht-Dings dabei und das beim Selbstgebauten geht das nicht. Also wahrscheinlich alles Blödsinn. Also würde ich wahrscheinlich gar nichts machen. Was hast du nochmal für ein Auto? Ich habe einen Lamborghini. Mhm, ja. So einen roten. Und der fährt auch schnell. Ja, gut, da sind die Bügel ja auch nicht so angesagt. Nee, die kriegt man schwer da. Das ist, habe ich schon das geguckt bei eBay, nicht. Aber. Nee, so für, es gibt so für so T5 oder so, kriegt man so einen Bügel, so einen Frontschutzbügel für 100 Euro oder so, aber für so Lamborghinis ist es schwierig. Ja, ich habe ja den Ferrari 1, ne, den allerersten Ferrari, der hergestellt wurde. Wie ist das da mit dem Frontschutzbügel? Der hat eine Vollholzverkleidung noch und, da kannst du das gar nicht anbringen, das fällt dir alles auseinander. Die Seitenteile, die Schweller, die sind auch aus Elfenbein. Das ist natürlich auch nicht so toll. Ja, aber Moment mal, Elfenbein ist doch verboten. Ja, das war damals noch erlaubt. Das ist hier, erzählt jetzt als Kulturgut. Bestandsschutz, oder? Und Bestandsschutz darfst du, so. Musst du weiter benutzen und musst du auch instand halten. Das ist wahnsinnig teuer, kostet mich im Monat 30% meines Einkommens, das zu pflegen. Muss man durch, ne? Deshalb nein. Züchtest du auch Spaß den Elefanten beiseite. Bei dir im Garten da hinten. Ich habe einen ganz. Nein, austauschen was, nein, also Spaß beiseite. Ich habe einen ganz normalen Mazda 6. Einen ganz normalen Nutzwagen-Kombi. Da kannst du alles anbringen, da kriegst du eigentlich auch alles. Ist nicht ganz so toll wie bei Audi, wo es natürlich noch mehr gibt, aber dafür sparst du halt einfach, ne? Aber. Ja. Gut, Autothema will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ja, ich aber. Ich will das weiter vertiefen. Hast du euch eine Anhängerkupplung? Nee. Also ich kann es ich ehrlich Kombi, nicht verstehen. Ich brauch das nicht. Nein, ich kann das nicht verstehen. Hast du schon mal ein Auto gesehen ohne Autoradio? Also ich weiß, worauf du hinaus willst und ich kann gleich sagen, ich muss einfach keine Anhängerkupplung haben. Ja, weil ich möchte ich es aber trotzdem nochmal erwähnen, will, weil die Zuhörer, die wissen es vielleicht eben nicht. Das ist nämlich folgendermaßen, jedes Auto hat ein Autoradio und auch Menschen, die überhaupt gar keine Musik mögen, wenn die ein Auto kaufen, ist ein Autoradio mit drin, ne? So. Ich verstehe nicht, warum man nicht an jedes Auto eine Anhängerkupplung dran macht. Auch Leute, die gar keinen Anhänger haben wollen. Erstmal, also aus mindestens zwei Gründen. Erstmal sieht es nicht gut aus. Sieht das total gut aus. Außer man kann es abnehmen, aber selbst dann hat man meistens noch so einen Stutzen hinten dran. Zweiter ja, Punkt. Ja, komm. Unheimlich viele Menschen würden mit dieser Kupplung in einer Tour irgendwo gegenfahren, rückwärts. Das ist einfach so. Anhängerkupplung ja. ist eine Entscheidung, das ist ein Lebensstil, das muss man sich selbst überlegen, ob man das haben will. Du meinst, man bereut das später irgendwann? Also du kannst doch nicht erwarten, dass jemand, der sich ein City Smart oder was kauft, Doch. mit so einer Anhängerkupplung rumfahren Doch, will, das wenn er erwarte ich. niemals in seinem Leben Ja. den Anhänger fahren wird. Ja, mein Gott, Mensch. Ich meine, ich finde das gut, ich finde das auch nicht schlecht, eine Ja, Anhängerkupplung, ja. ne? Klar, ist Vor allem, die toll, kannst du wenn du die super abnehmen einfach dran kannst. machen. Also, kaufst du so ein Set bei eBay für 100 irgendwas und dann kannst du das ohne weiteres hinten dran schrauben, brauchst nicht mal eintragen lassen, ist eine Bescheinigung dabei. Ist total easy. Ja, es kostet ja auch nicht viel, ne? Ist ja nur ein bisschen Stahl. Ich glaube, eine Ja. feststehende gibt es häufig schon für einen Fuffi, Ja. ne? Also neu, das kostet neu das gleiche wie gebraucht, hält auch. Ja. Nur ein paar Kabel hinten dran, die kann man da hinten an die Kabel von den Rücklichtern dran machen und fertig. Ja, aber für so eine abnehmbare musst du, glaube ich, ein bisschen mehr Ja, hinlegen. wer braucht denn Und eine abnehmbare? also ich würde mir, wenn überhaupt, nur eine abnehmbare daran machen. Ich will ja nicht so ein Ja, ich Stöpsel im merke schon, ich Haus komme ja stehen nicht weiter haben, bei das dir. ist mir zu blöd. So. Ja, weiter hier bei Amazon. Ach, sind wir gleich wieder beim Thema Auto. 6 Meter Uni-Fahrzeugleitung, 13-polig, 4 mal 2,5 mm und 9 mal 1,5 mm Anhänger. Das ist für meine Anhängerkupplung. Also Ja, da, gut. Ja. Entschuldigung, ich wollte hier nicht Nee, schon wieder ist auf ja in das Ordnung. Anhängerthema. Nee, du kannst es gerne alles hochhalten und ich bin Ja, dann mach du sicher. mal. Was hast du denn noch gekauft? Pff, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir mal wieder ein neues Messer geholt, ein Damastmesser. Bin ich ein großer Freund von. Ich habe ja den Fehler gemacht. Also ein Wüsthofmesser habe ich mir diesmal bestellt mit Plastikgriff. Weil, Was also, für ein Messer? Wofür braucht man Firma das? Wüsthof, ein Damastmesser ist gefalteter Stahl. Hat den Vorteil, es ist sehr scharf. Ist es ein Küchenmesser oder ein Taschenmesser Naja, es ist oder? ein Küchenmesser. Ah, okay. Wüsthof ist einfach ein Kochmesser. Ich glaube, 22 cm oder so Klinge reicht vollkommen Ja. aus für meine Bedürfnisse. Und ich habe mir einen Whetstein dazu gekauft. Das war allerdings ein Fehler. Der hat eine 1000er und eine 400er Körnung. Ja, es ist falsch. Hätte ich dir gleich sagen können, denn ich habe mir nämlich am 19.09. einen Fiskars Messerschärfer gekauft Ach, das ist für doch Mist. 13,28 €. Das ist scheiße. Das kannst du einem Damastmesser nicht antun, aus mehreren Gründen. Natürlich. Nein. Also erstmal, du musst es sehr, sehr schräg auflegen und du musst es wirklich gezielt einschleifen. Ja, kann man damit. Das hat eine Führung. Da kannst du Ach, gar nichts verkehrt Quatsch. machen. Ja, das ist auf ganz normale, billig Küchenmesser aus dem Messerblock mit 8 verschiedenen gestanzten Messern vielleicht hilfreich. Ich schärfe damit Aber mein ein Fiskars-Messer Damastmesser und meine ist Axt. viel, viel spitzer. Du brauchst einen völlig anderen Winkel. Du kannst Ach. überhaupt gar nicht jeden Winkel von jedem Schleifgerät übertragen darauf. Na, jedenfalls, was ich erzählen wollte, Ja. um dich da einfach weiterhin zu unterbrechen, Ja, bitte. dieser Wettstein ist deswegen Ja. Mist, weil der viel zu fein ist. Und schleift sich dumm und dämlich. Und so ein Damastmesser, das nutzt sich ab, ne? Das nutzt sich echt schnell ab. Also es wird schnell stumpf. Du kriegst es aber auch mit einem groben Stein ganz schnell wieder scharf. Und ich will das halt auch so haben, dass es ein bisschen reißt. Und das kriegst du mit einem Ja. groben Stein gut hin. Und jetzt habe ich mir vom Baumarkt eingeholt für 3 Euro. Der ist super, kann ich jedem empfehlen, weil dieser Grevestein hier, den musst du stundenlang einweichen und Nassstein, ja. der trägt Den sich jetzt ab, hast, ne? musst du Öl drüber kippen oder was, ne? Ja, ich nehme Wasser, also diese Ölgeschichte, und da musst du ja immer das gleiche Öl nehmen und so ein Blödsinn. Das ist mir zu aufwendig. Ich fahre damit gut. Das Messer darf auch ruhig rustikal aussehen. Das darf sich auch gerne innerhalb von 20 Jahren gerne zur Hälfte runterschleifen. Ist auch in Ordnung. Dann hat es seinen Ja. Dienst getan. Ja. Also ich kann wirklich jedem nur ein Damastmesser empfehlen. Ist halt nicht so schön, wenn du es in den Geschirrspüler legst. Halten Nee. die neueren, die eisgehärteten japanischen Messer, häufig jetzt zum Beispiel die von Zwilling, da weiß ich das auch ganz gut aus, aber ohne Schleifstein. Es ist schwierig, wenn du einen klassischen Abzieher benutzt. Irgendwann ist es vielleicht mal so stumpf, dass du damit auch nichts mehr erreichst. Also einen Ja, groben deshalb Schleifstein sollte kann man schon ich da haben. allen Menschen nur empfehlen, einen Fiskars Messerschärfer zu kaufen. Damit kann man wirklich alles schärfen, auch dein Messer. Ich schärfe dir Ich das mal, wenn du mal möchte nicht trotzdem hinguckst. davon abraten, solche Geräte zu Gut, weiter geht's. benutzen. Bremslicht, 12 Volt mit LEDs habe ich gekauft. Ja, es ist ein solider Kauf, würde ich sagen. Ja, darf man nicht im Auto benutzen, weil die dafür nicht zugelassen sind. Benutze ich aber auch nicht im Auto draußen als Bremslicht, sondern Im Bagger. als Innenbeleuchtung. Von? Daher ist es Vom erlaubt. Wagen, alles klar. Ist super hell, ja. Gut, was habe ich hier? Ich habe mir die angeblich schärfste Chili der Welt bestellt, als Pulver Die schärfste Biolokia. Chili der Welt. Ja, das war bis 2012, glaube ich, die schärfste. Nee, Und und dann jetzt gibt es kam, eine noch schärfere. ja, dann wurde noch mal eine gezüchtet, Carolina Reaper hieß sie, glaube ich. Die ist angeblich noch mal Okay. doppelt so scharf. Nur das Problem ist, dass diese Show Chili, die dann gemessen wird, die ist natürlich unter Bedingungen aufgezogen, wo du im Einzelhandel dann, wenn du da eine oder hier bei Amazon eine bestellst von der Sorte, ist ja dann doch nicht mehr so scharf ist. Und die hier, die Biolokia, hat 800.000 Scoville, das ist viel und reicht vollkommen aus, schärft alles gut durch, hat aber auch ein super fruchtiges Aroma, also das kann ich wirklich empfehlen. Man Wie kann kann, man denn die Schärfe einer Chilischote messen? ach, da gibt es alle möglichen Verfahren. Das kann ich dir jetzt genau aber nicht erklären. Das wird über Verdünnung oder so gemacht. Mittlerweile wird es auch anders extrahiert. Du kannst dir das Capsaicin da rausziehen und kannst es messen und so weiter. Okay. Ja, und daran wird es halt dann erhoben und man kann es relativ genau feststellen. Und diese Biolokia ist eben eine Sorte, die schon länger etabliert ist im asiatischen Raum. Und da weiß man auch, dass die Schärfe dann auch gegeben ist. Ne? Und diese 800.000, man denkt jetzt, ja, der. Es ist nur noch scharf. Es ist auch sehr scharf, aber erstmal man härtet sich ab oder man kann vielleicht auch Schärfe auch so schon ab. Und das Aroma ist echt nicht zu unterschätzen. Das kriegst du auch wirklich nur aus solchen schärferen Chilis raus. Die schmecken auch erst richtig aromatisch dann. Ne? Also da möchte ich nochmal dafür plädieren, wer das ab kann, der sollte das mal probieren. Apropos abkönnen, ist das überhaupt gesund für so Magen und Speiseröhre? Absolut. Es ist total gut. Es ist gut für die Durchblutung. Es schmeckt gut. Es öffnet Mhm. alle möglichen Geschmacksknospen und so weiter. Mhm. Also man sollte sich's nicht ins Auge streuen, wenn man das noch nicht gemacht hat Ja. oder das auch niemals probieren, obwohl man auch dann wahrscheinlich nur Reizung hätte. Ich glaube nicht, dass es Fälle gibt, dass schon mal jemand dran gestorben ist oder so. Aber Nee, gut, ich wenn meine, man. so langfristig ist das nicht irgendwie, kann man da nicht dann irgendwie Erkrankungen in der Nö, da passiert gar Speiseröhre nichts. kriegen? Na, ach Quatsch, das ist einfach nur gesund. Also das ist, da passiert überhaupt nichts. Gut, habe ich keine Ahnung von. So, mein nächstes Produkt ist ein Kfz-Wechselrichter. Also so ein Ding, was aus 12 Volt Autospannung, Habe ich auch. Gleichstrom, 230 Volt Wechselstrom macht. Damit kann man zum Beispiel im Auto Laptop aufladen oder andere Geräte, die nicht über ein USB-Kabel zu laden sind. Ja, Das, davon habe ich ja den Nachfolger und da muss ich mal kurz einen Nachteil denken. Diesen Lüfter hört man. Das finde ich nicht das so ist toll. Mist, ne? Das ist echt nicht okay. Was soll das eigentlich? Das ist Also. voll die Verarschung. Ich hatte nämlich früher mal einen, da ging der Lüfter nur bei Höchstlast an. Das finde ich auch in Ordnung. Wenn man Ja, da so ist irgendwie so es eine eigentlich fette auch gedacht, Bohrmaschine ne? dran hängt, das finde ich okay. Aber wenn ich da irgendwie so einen Kleinkram dran auflade, das nervt total. Absolut, ja. Ist lauter als die Lüftung. Ja. Das ist nicht okay. Müsste man eigentlich Also, mal im runtervoten. Auto bei der Fahrt, wenn man irgendwas auflädt und das liegt irgendwo rum, dann merkt man es nicht so, ne? Aber sobald man den Motor aus hat, merkt man es. Das nervt dann. Absolut. Ja. Gut, Sag mir was aber habe was ich? Sinnloses, was du gekauft hast, was du bereust, wo du sagst, das war Mist. Da muss ich mal meine Liste gucken. Eine Trekkingwäsche leider. Das war irgendwie Trekking, was Quatsch. ist das Ja, das denn? ist einfach eine flexible Wäscheleine. Das ist wie diese Spanngurte, die man auf Fahrradgepäckträgern hat, nur eben Ach mit ja, solchen genau, die kenne Clipsen ich. dran, ne? Hat auch nur 5,80 gekostet, war zu verkraften, aber irgendwie, keine Ahnung, Ja. völlig unnötig. Ich habe nur eine Sache gefunden, wo ich wirklich sage, das ist totaler Blödsinn, weil ich muss zugeben, dass ich gar nicht. Ich weiß noch, wie ich es aus der Packstation geholt habe, aber ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wo das Obwohl, ist. ich muss ganz kurz sagen, also diese Wäscheleine, ne? Die hat viele Freunde, deswegen habe ich die auch bestellt. Die Wäscheleine hat Freunde. Ja, und die können auch untermauern, warum man jetzt gerade beim Trekking und Camping und Wandern so eine Wäscheleine braucht. Also ich will da mich jetzt nicht mit der Wäscheleinen-Community anlegen. Also die hat wohl ihren Sinn. Das ist wohl ganz praktisch, wenn man seine Ja. Klamotten nicht in irgendwelche Zweige reinhängt, sondern eben an diese Leine. Und was spricht gegen einen Bindfaden? Das ist eben nicht ganz so praktisch, ne? Hm. Was machst du denn Okay. Knick in der Kleidung? Aber gut, lassen wir es erstmal hinten Ja, stehen. also mein Produkt von Amazon in den letzten 6 Monaten, wo ich sagen muss, da habe ich Mist gekauft, ist ein Mini-Digital-Voltmeter. Spannungsanzeige von 3,3 bis 30 Volt. Das ist total überflüssig, weil erstens weiß ich überhaupt nicht mehr, wo das Ding ist. Und zweitens wüsste ich gar nicht, welche Spannung ich mir damit anzeigen lassen wollte. Von was? Verkraftbar ist es, weil Warum es hast du hat es dann 59 Cent gekauft? gekostet. Ich weiß es auch nicht. Und wieso hat das nur 49 Cent gekostet? 59. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir irgendwann eine Solarzelle bestellt und gedacht so, ja, aber dann habe ich überlegt, ja, sag mal, willst du dauerhaft 24 Stunden immer die Spannung angezeigt haben? Ja, natürlich nicht. Und soll ich da jetzt noch irgendeinen Schalter einbauen? Nee, auch nicht. Und das muss man auch irgendwie, also das ist für so ein Paneelending, da musst du was aussägen und das ist, ich weiß gar nicht wohin, das ist voll überflüssig. Nicht wasserfest, kannst du nicht draus benutzen, ja. Also das, da habe ich Mist gebaut. Da muss ich mich bei mir selber entschuldigen. Da habe ich Geld zum Fenster rausgeschmissen, 59 Cent. Ja, das ist nicht okay. Das ist echt. Nee, da habe ich, also das ist wirklich Mist. Ja. Ja, ansonsten, was habe ich mir noch geordert? Shirtake-Nudeln, die sind gerade sehr angesagt. Jeder liebt ja Pasta, ich auch. Ja. Und diese Shirtake-Nudeln, die sind aus so einer Wurzel oder so und die haben halt wirklich tatsächlich null Kalorien. Sag mal, was soll das denn für ein Quatsch? Warum kaufst du dir denn Nudeln ohne Kalorien? Dann kannst du ja gleich einfach nicht essen. Du kannst unendlich viel Nudeln essen. Das ist doch der Hauptgewinn, denkt man. Aber der Geschmack ist tatsächlich ein bisschen lasch. Ist ja auch zu erwarten. Ja, ist ja nichts drin. Ist nichts drin. Hat so eine gewisse, ja, so eine gewisse Struktur. Es kommt schon etwas nudelig rüber, aber es gibt die allerdings auch fast nur als Tagliatelle, als Reisformat und als Spaghetti. Mhm. Und man merkt, dass es einfach keine normalen Nudeln sind. Und das lädt natürlich dazu ein, eine Soße zu machen, die sehr fettig ist, um irgendwie Geschmack daraus zu kriegen. Mhm. Außerdem riechen diese Nudeln irgendwie nach Fisch. Und als Vegetarier ist das auch nicht so toll. Kann man auch noch verkraften, kann man auch rauswaschen. Ich glaube, da muss man schon Ernährungs-Hardliner sein, um dem Ganzen noch richtig was abzugewinnen und völlig Wert legen auf Figur und Abnehmen und so weiter. Wenn jedes Gramm zählt, dann kann man das vielleicht mal in Kauf nehmen und man sowieso sonst nur Salat isst. Ja. Da ist es vielleicht ein Festessen. So, das nächste, was ich gekauft habe, wo ich auch sagen muss, das war das Geld absolut wert, war eine Uwex Erwachsenen Sportbrille Sportstyle 204 in Blau. Und ja, die habe ich meistens beim Autofahren auf. Und insofern, also, die hat sich absolut gelohnt. Hm. Ja, gut, was hat sich bei mir noch nicht gelohnt? Kakaobutter habe ich geordert, war unheimlich teuer. 250 Gramm haben irgendwie 6 Euro gekostet. Natürlich plus Versandkosten, also ein Zehner. Ja. Und ich habe es nicht hinbekommen, damit eine anständige Schokolade herzustellen. Und dann habe ich es so lange im Glas gelassen, bis ich es dann irgendwann weggeworfen habe. Mhm. War mal ein Versuch, ne? Hab mir halt gedacht, okay, machst du mal Schokolade. Hat nicht geklappt, schade, aber na gut, war mal ein Versuch wert. Ja, ich habe noch gekauft Schuhe, schwarz, Größe 45, so Mattenschuhe, so für drinnen zum auf der Matte rumlaufen. Und die haben sich gelohnt. Beim Sport. Ja, also hier zum für Krav Maga 26,85 €. Typischer Schuhpreis, finde ich, fürs Internet. Wieso? 26 Euro, ne? 26,85 €, ja. Kosten häufig Schuhe, finde ich. 26 und 56 Euro, das sind, glaube ich, so Preiskategorien. 26. Gefühlt. So einmal die günstigen und einmal die normalpreisigen. Und dann die mittelpreisigen 79 Euro und dann 114. Gut, habe ich jetzt keine Ahnung von. Ja, ja. Okay. Was hast du denn noch so gekauft? Ja, was habe ich gekauft? Da müsste ich jetzt hier in die Tiefe gehen, das weiß ich schon gar nicht mehr. Vielleicht stellen wir das erstmal hinten an. Hast du noch was Spannendes, Tolles, was man noch erzählen muss? Ich hätte noch, also ja, das muss ich wirklich erzählen, weil das wird die Hörer und Hörerinnen an den Empfangsgeräten auch sehr interessieren. Ich habe noch ein Headset gekauft und über dieses Headset höre ich dich jetzt zum Beispiel gerade. Und insofern, das hat sich auch absolut gelohnt, also bei den ganzen Sendungen, das war gut. Ja, das zu Amazon. Doch interessant, was man da so alles, ne? Aber die meisten Sachen, muss ich wirklich sagen, benutze ich auch. Ja, also was ich mir heute gekauft habe, was mir noch einfällt, ist allerdings nicht aus dem Internet, sondern ich habe mir mal mit Verlaub jetzt von McDonald's ein Gemüsemac und eine Pommes gekauft. Ein Gemüse was? Ja, so ein Gemüseburger. Ding. Ach, ja. Gibt es ja immer mal wieder in Etappen bei McDonald's. Und das Interessante bei allem, was man bei McDonald's bekommt, ich kenne ja nur die vegetarischen Sachen, aber die anderen nur vom Sehen und auch vom Aufbau kann ich mir das vorstellen, basiert ja irgendwie auf Fett und Kohlenhydraten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie alles zueinander passen muss. Ich glaube, man kann von McDonald's alles zusammenschütten und es passt immer zusammen. Pommes mit Burger oder Burger mit Eis oder Ja. Pommes mit Apfeltasche. Das ist ja, das ist basiert irgendwie alles auf der gleichen Masse gefühlt. Ja. Ich glaube, dass das alles zusammenpasst. Na, jedenfalls besonders lecker war es nicht. Aber so einmal im Quartal habe ich dann schon Lust auf so einen fettigen Kohlenhydrat-Zuckerburger. Und da muss ich mal sagen, das ist schon die zweite Auflage. Die erste Auflage dieses Burgers, das hat man in diesen New Age-Zeiten, Anfang der Ja. 90er schon versucht und hat auch jahrelang diesen Gemüseburger gehabt. Ja. Das Problem war, das dauerte immer mindestens 5 Minuten, bis man den bekam. Richtig. Der jetzige Burger, der ist sehr viel einfacher strukturiert. Der schmeckt auch lange nicht so gut, aber der passt besser in deren Sortiment, glaube ich, rein. Und der. Der ist auch scheiß teuer, der neue Burger, ne? Nö, der ist nicht teuer. Was kostet er denn? Der kostet 1,30 oder so. Keine Ahnung, Ich was war der genau nämlich kostet. auch neulich bei McDonald's und habe gesagt, ich hätte gerne diesen Veggie-Burger, ja. Und die haben gesagt, ja, den haben wir nicht, wir können ihn aber den neuen anbieten. Bla bla, der kostet fast 5 Euro. Was soll das sein? Ja, auch ein Burger. Und dann dachte ich, no, dafür 5 Euro, da, das ist ja, ne? So, der war ein kleines bisschen größer als dieser 1,30-Burger. Und schmeckte, ja, gut, da war eine ganze Zwiebel draufgelegt und eine ganze, also ein ganz, naja, so eine Zwiebelscheibe und eine ganze Tomatenscheibe, deswegen ein bisschen. Das war jetzt nicht schlecht, die Tomate und die Zwiebel, aber ansonsten ziemlich trocken und überhaupt nicht fettig. Und da war ich Ja, total das enttäuscht. Fett ist ganz gut eingearbeitet. Das merkst du so nicht. Ja, aber ist auch egal. Also, Aber, also ich habe bei nach McDonald's meistens immer noch mehr Hunger als vorher. ja, das Phänomen kenne ich jetzt nicht so, aber der Versuch ist ja da von den Anbietern, das so zu strecken, dass man eben immer weiter essen kann, ne? Ja. Da muss ich aber mal den Burger King Country Burger, das ist die vegetarische Version, nochmal herausstreichen, weil der Ja. hat versucht, da hat man versucht, dem Ganzen so eine Art rustikalen Geschmack zu geben. Ne? Man hat den irgendwie vielleicht einen Raucharoma beigegeben oder so. Der hat nochmal so einen anderen Stil. Das ist mal ganz interessant im Vergleich. Ne? Bisschen kartoffelig vielleicht, aber schlussendlich auch ein ähnliches Konzept, nur die stellen sich ja so ein bisschen grillmäßig da irgendwie. Ne? Burger Ja, King immer ist ja immer so ein über Grillladen. Feuer gedingst, Genau, gegrillt, ja. und auch noch stärker kernamerikanisch irgendwie. Ja, das war so die heutige kleine Essenseskapade. Eigentlich kaum nennenswert, weil ich glaube, so ungesund ist es gar nicht, hin und wieder sich mal so richtig Kohlenhydrate zu geben. Ach so, viel hat der doch gar nicht, dieser kleine Burger. Ja, klar, so viel ist es nicht. Ein Burger und so eine Pommes ist ja eigentlich auch nichts, ne? Ja, ich habe mir neulich bei McDonald's mal wieder einen Milchshake gekauft, einen Erdbeermilchshake und ja. Irgendwie mag ich sowas. Also ich weiß nicht, so Milchshakes, so eine Masse zum Schlürfen, weiß ich nicht. Mag ich irgendwie nicht. Doch, geht. Also wichtig ist, dass die Eis. Also häufig ist es in Deutschland so, dass man hingeht und sagt, ja, ich hätte gerne einen Milchshake. Und die sagen, oh, die Maschine ist gerade irgendwie kaputt und dann wollen sie irgendwas anderes. Ja, hätten sie dann einen mit Vanille. Oh nee, geht auch nicht. Vielleicht eine Cola. Nee, danke, tschüss. Und im Ausland ist mir das noch nie passiert, dass diese Maschine kaputt war. Und Tja, das. das hängt, glaube ich, ein bisschen vom Management ab. Man kann ja bei McDonald's sehr hoch aufsteigen und die sind immer auf der Suche nach schnellen Mitarbeitern und ich glaube, die haben auch eine verhältnismäßig hohe Fluktuation. Und wenn das Management mal nicht so stimmig ist, da Ja. kommt sowas gerne mal vor, ne? Dann heißt es dann auch immer, ja, wir schaffen das nicht, wir sind hier und dort schon überfordert und wir haben eh einen blöden Standort und so. Es ist zwar alles, es gibt ja dieses McDonald's-Phänomen, nennt man das, glaube ich. Diese Gleichartigkeit, ne? Ja. Und diese kulturelle Gleichartigkeit, die gar nicht mehr an ein bestimmtes Land verortet ist, aber trotzdem Ja. überall akzeptiert wird, aber dann auch wieder kulturelle Eigenarten des Landes übernimmt, ne? Dass zum Beispiel dieser Gemüseburger hier jetzt gerade gefragt ist und dass es dann im Ausland nochmal andere Komponenten gibt und so weiter. Es ist eben doch nicht weltweit überall das Gleiche. Dass es in Israel keinen Cheeseburger gibt. Zum Beispiel, wusste ich nicht, aber interessant, ne? Der Weil ist es ja ist nicht ja auch. koscher. Fleisch und Käse Okay. ist Ja, ja, stimmt, ist ja uninteressant. Wie könnte das. man ja gar nicht anbieten, Nee, dann quasi. dürften sie es nicht mehr koscher nennen und dann hätten sie weniger Kunden. Ja, und das ist so ein soziologisches Phänomen. Ja, richtig, das hat mir McDonaldisierung auch oder so heißt es, gefallen. glaube ich. Ja. Was auch sehr interessant ist, es gab mal eine Studie, die die Kaufkraft von Einkommen von Menschen auf der ganzen Welt verglichen hat. Und das ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Also, man jetzt sagt, hier in Deutschland hat man so ein Durchschnittsgehalt und da hat man so viel, dann kann man ja nicht direkt vergleichen, ja, kann der sich denn von dem Geld in dem anderen Land mehr kaufen oder weniger? Weil es kann ja durchaus sein, wenn einer in einem günstigeren Land wohnt, dass er dann auch weniger Lebenshaltungskosten hat und möglicherweise unterm Strich sogar sich mehr Dinge leisten kann. Und was der gemacht hat in dieser Studie war ganz interessant. Der hat die Preise von Big Macs auf der ganzen Welt verglichen. Weil Big Mac ist ja eine Einheit, die ist ja überall gleich. Und daran festgemacht, ja, was kann man denn für eine bestimmte Summe Geld in welchem Land kaufen? Und ich fand das ganz interessant, an diesem Big Mac das festzumachen. Und das unterscheidet sich teilweise massiv in den Ländern und teilweise fast gar nicht. Wo liegt es da ganz vorne? Weißt du das noch? Nee, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber ich könnte mir jetzt wahrscheinlich vorstellen, irgendwie Norwegen oder so. Hm, ist glaube ich auch, wo das vielleicht schon wieder exotisch ist, sich da mal was zu gönnen. Ja, Norwegen. Ist ja auch eins der großen Gesundheitsländer. Ja, unglaublich. Ich meine, wenn es nah an Finnland dran ist, dann kann es ja nur Gesundheit verheißen. Wieso? Ja, weil in Finnland ist ja die Gesundheit irgendwie staatlich verordnet. Die gesunde Ist das so? Ernährung, naja, Schulen und überall, das ist ganz wichtig. Es werden immer Lebensmittel frisch und gut zubereitet angeboten, nach den besten Standards, die man bieten kann. Gibt immer Salate und Obst und so weiter dazu. Es wird proklamiert, so wie hier, zweimal am Tag Zähne putzen, so und so lang wird da gesagt, so du kriegst vormittags hier dein Früchtefrühstück und mittags kriegst du dein Müsli und was weiß ich was alles. Ja, ist doch besser, als wenn die Kinder Schokoriegel essen. Ist Na, doch super. absolut. Ich meine, wenn man sich hier mal die Küchen anguckt, teilweise, die Ja, Mensen. teilweise haben wir gar keine. Ja, entweder wir haben gar keine oder wir haben halt wirklich teilweise echt miserable Dampfküche. Also, wo man Ja. halt, ich kenne das bei mir noch, ich habe mal eine Zeit lang als Jugendlicher ein Praktikum gemacht im Krankenhaus und da gab es eine Dampfküche, die sich nach 2 Wochen so extrem wiederholt hat und wo wirklich der Geschmack einfach weg war, dass man das Gefühl hatte, man isst da so eine Art Nährlösung, so eine Masse. Ja, Und aber da die bin ich. Alternative zur Dampfküche ist ja noch, sonst noch die Fritteusenküche. Auch sehr einfach. Einfach alles ins Fett. Aber Aber das finde ich. dann lieber Friteuse. Ja, vom Geschmack her, ja. Aber dann muss ich auch nochmal sagen, ich finde ja grundsätzlich, das mit dem Essen ist ja heute vor allen Dingen eine kulturelle Sache und soziale Sache, zusammensitzen, was Leckeres essen, weil es gut schmeckt. Es geht ja beim Essen, bei der Nahrungsaufnahme heute nicht mehr primär darum, jetzt wirklich Nahrung zu sich zu nehmen. Das könnten wir ja wesentlich einfacher haben. Ne? Also früher musste man durch den Wald spazieren und sich da irgendwie ein paar Beeren und Pilze sammeln oder was weiß ich, irgendein Vieh aufessen. Das ist ja heute wesentlich einfacher. Wir könnten ja einfach, ja, also mit relativ einfachen Mitteln, die man auch für wenig Geld bekommt, überleben. Gut schmeckt dann halt nicht so super. Aber meine Idee ist, und ich weiß nicht, das muss ich irgendwie noch etablieren. Das kennst du vielleicht, man ist irgendwo, hat wenig Zeit, wenig Lust, sich jetzt ums Essen zu kümmern, man hat aber trotzdem Hunger. So, und dann gibt es die Möglichkeit, ah, hier kriegst du irgendwie für viel Geld schlechtes Essen und da für noch mehr Geld noch schlechteres. Oder ein Schokoriegel, ja, und dann irgendwie, weil man Hunger hat, dann isst man halt irgendeinen Quatsch. Und meine Idee ist es, dass man so eine neutrale Nahrungsmasse irgendwie überall, so wie Wasser praktisch zur Verfügung hat, was man sich einfach einschmeißen kann, was natürlich also nicht ungesund sein darf. Also es muss natürlich keine Stoffe enthalten, die irgendwie schädlich sind, sondern aus ordentlichen Zutaten, wo es wirklich primär nur darum geht, Nahrung zu sich zu nehmen. Also jetzt nicht schmeckt toll oder ist sozial oder ist besonders knusprig, sondern Nahrung. Dann kann Ne, man dass auch man. Smoothies trinken, weil da kann man auch sehr gut von leben, überleben auch. Da ist eigentlich auch fast immer alles drin. Und man hat gemerkt, dass man Ja. auch mit diesen Fruchtkomponenten gut überleben kann und sich auch wohlfühlt. ist es vielleicht auch nicht schlecht, auch mal eine Banane dazu zu essen oder mit rein zu mixen. Ja, aber das kann man machen. Ja, aber so eine einfache, so am Bahnhof, es sind doch überall diese Automaten, wo man Süßigkeiten kaufen kann. Warum ist da nicht immer in jedem Automaten auf Platz 1 für 30 Cent... Überlebenspaket oder was? Genau, so ein 500-Kalorien-Paket, das Mittagessen ersetzt. Einfach so, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe keine Zeit und ich... Selbst wenn ich jetzt... Man kann das nicht erwarten, dass jeder so eine Masse mag, zumal auch... Es die gibt ja unglaublich viele alle... Ja, und trotzdem, also das geht ja gar nicht. Du kannst ja natürlich nichts herstellen ohne jeglichen Geschmack, was alles abdeckt. Das schmeckt natürlich nach irgendwas. Und dann gibt es ja unheimlich viele Probleme und Allergien einfach. Ja, dann musst du was ohne tierischen Kram reinpacken. Ja, du musst Zucker, du musst Weizen, du musst Hefe, du musst natürlich Glutamat und so weiter, du musst Süßstoff, du musst eigentlich alles weglassen. Du kannst nichts mehr dahin stellen. Ja, es geht ja da auch darum, dass es wirklich nur dazu dient, satt zu werden. Es geht nicht darum zu sagen, ich möchte jetzt schön essen oder so, es soll schmecken, sondern wirklich nur satt werden. Ja, und da kann man sich auch eine Pommes holen. Und da kann man ja eben genau zu den Fast Food. Ja, aber die Pommes sind eben nicht ausschließlich gesund und die Pommes bekomme ich nicht überall. Die müssen frittiert werden, die müssen warm sein, sonst schmecken sie nicht. Dann, wenn ich das jeden Mittag mache, ist es halt nicht gesund und so weiter und so fort. Und deshalb also so eine Nährlösung ist dann aber auch ganz sicher nicht gesund, weil der Körper nicht darauf eingestellt ist, immer das Gleiche zu essen und weil Genuss und Freude am Essen eben auch ganz wichtig für die Gesundheit ist und einfach nur die Zuführung von irgendwelchen Nährstoffen normalerweise nicht ausreicht. Also klar, überlebt man da, aber man kann auch ohne Sonne überleben, ist auch nicht gut. Ja, aber trotzdem, ich meine, die Leute haben ja früher auch wesentlich einseitiger gegessen. Also früher, da hat man irgendwie jeden Tag das gleiche Brot gegessen und dann jahreszeitlich bedingt hier mal ein paar Kartoffeln und ne, so. Also dieses, ich muss jetzt jeden Tag was komplett anderes kochen, heute italienische Küche, das morgen macht ja auch französische kaum Küche. Ja, deswegen. Also das ist so eine Standardmasse, das fände ich gut. Ich meine, das gibt es ja auch so hochkalorische Nahrungsdrinks für Leute, die beispielsweise keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen können, aus gesundheitlichen Gründen. Oder das, was in die Magensonden kommt. Also das geht ja irgendwie, das ist ja auch nicht ungesund, das Zeug. Nee, also, aber da sehe ich jetzt keine Schwierigkeit. Ich glaube, da ist einfach die Nachfrage nicht gegeben. Und der Staat, warum sollte der das wollen? Weil der sagt ja auch, Leute, ernährt euch gut. Staat machen, aber da können wir doch als Gesellschaft eine Nachfrage schaffen. Nee, da wird es keine Nachfrage geben. Aber du kannst es dir in allen möglichen Formen bestellen, auch selbst zusammenstellen. Es gibt ja schon diese Sets, wo dann irgendwie so vorgegeben wird, so und so viele Kalorien brauchst du und so weiter. Aber warum gibt es an jedem Bahnhof ungesunde Süßigkeiten und nicht so neutrales, werden sie für 30 Cent satt Set? Ja, ich würde mich auch freuen, wenn man sich da einen Salat für 1,14 Euro ziehen könnte. Einen frischen würde ich auch machen. Oder einen Smoothie. Ja, der muss ja wieder kühlen und so. Naja. Ich meine, ich sage ja nur, also ich würde halt so eine Nahrung mir nicht kaufen. Warum? Wenn ich mir auch eine Pommes dafür holen kann, die ich vielleicht sogar noch lecker finde oder ein Brötchen oder irgendwas. Na, es krümelt dann wieder im Auto. Nee, also ich glaube, so Hardliner-mäßig sind da nur ganz wenige drauf, dass sie sich... Das muss ja auch nicht jeden Tag sein, sondern nur in Situationen, wenn man gerade wirklich mal nicht kann. Dann würde ich mir eine Packung Mandeln in die Tasche stecken. Damit kannst du mehrere Tage auch gut versorgt klarkommen. Ich finde nicht so trocken, da muss man immer was nachtrinken. Ist ja egal. Hauptsache, du hast es aufgenommen. Du kannst ja auch vorher mahlen und vermischen mit, sagen wir mal, Milchpulver oder was weiß ich. Oder mit Kokos raspeln und dann einfach löffeln. Das geht ja auch. Also jedenfalls, da muss ich mal ganz klar sagen, das finde ich, soll man sich nach wie vor selbst zusammenstellen. Na gut. Ja. Gut. Okay, also ich würde mich jetzt auch langsam mal hinlegen. Ich muss morgen früh raus. Du musst morgen früh raus? Also ich meine heute. Wir haben ja schon heute. Also ich meine, ja, für mich ist das dann immer morgen. Ja. Morgen ist, also heute ist Sonntag. Ja, genau. Ich habe kleinen Termin, meinem kleinen Bruder, der möchte sich hier mal so einen Teich angucken, wo morgens wohl irgendwelche Tiere sind oder so. Das wollten die mit der Schule machen, dann haben sie das nicht gemacht und jetzt mache ich das mit ihm und da sollten wir, wenn es noch dunkel ist, hingehen. Wenn es noch dunkel ist? Ja, also so im Morgengrauen. Also ich denke mal, wenn wir da um 20 vor 7 da sind, ist es okay. Dann hast du ja noch 3 Stunden, na, vielleicht 2. Ja, ich kann mich ja danach wieder hinlegen, ne? Das passt schon. Okay. Gut. Okay. Ja, dann war das eine neue Folge des Vollwissen-Podcasts in Form der Night Lounge Edition. Wir würden uns natürlich auch weiterhin für die nächsten Folgen sehr freuen, wenn wir weiterhin so viele Themenvorschläge und Anregungen bekommen. Denn das ist wirklich auch das, was den Podcast einfach am Leben hält. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht.